mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäme dein Herz dafür. Ich kaufte dir den schönsten Wagen und jeder Schmuck wäre ein Juwel. Du brauchtest mich, um nichts zu fragen, jeder Wunsch, der mir befehlt, würde mit dir reisen nach London und Paris. Würde dir auch weisen den Weg ins Paradies. Oh, wie schade, ich habe leider kein Vermögen, sonst hättest du es gut bei mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäme dein Herz dafür.